Verzweiflung will verminnen. Wo ist sie denn? Sie ist von Sinnen. Sie kennt der Schmäh. Sie kennt der Spitzenbeleinen. Das muss der Arrest, wenn sie rollt, bereiten. Für wahre Schicke, wahre Schicksal geht uns nach. Seite gehen, damit wir was sie machen sehen, damit wir was sie machen sehen. Du so bist mein Bräutigam, durch dich verlang ich meinen Traum. Ich stocke von dich, denn ich mache es sehr viel Jahr. Die Arme, ich sie gebe, ich bin fertig, ja. Vor Leben rennen, kann Thank you. Oh,

pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unsere liebe Kinder schenken, unsere liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Hier ist eine kleine Papagei, oh, eine kleine Papagei, da. Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Gefühle, Es ist das höchste der Gefühle. Es ist das höchste der Gefühle. Wenn viele, viele Eltern segnen werden sein. Papageno, Eltern segnen werden sein. Eltern segnen werden sein. Stille, stille, stille, stille, was dringen wir in Tempel ein? Nur stille, stille, stille, stille, was dringen wir in Tempel ein? Doch fürst in alte Wort, erfülle, denn muss meine Gattin sein. Ich halte Wort, es ist mein Bitte, ich soll deine Gattin sein. Ihr Kind soll sein. Schrecklich rauschen, mit Donner, Ton und Wasserfall. Ja, fürchterlich ist dieses Rauschen, wir werden Donners wiederhallen. Nun sind sie in des Tempels Halle. Und wollen wir sie überfallen, und wollen wir sie überfallen. Wir können gegen von der Erde, mit Feuersturm und mächtigem Schwert. Ihr große Königin der Nacht, sei unserer Rache Opfer gebracht. Geschwerter Vergehen ist unser Macht, Quellen ist in der Nacht. Heuchler, erschließt.